Tagut bedeutet, all das, Bismillah, das, wenn, das, was die Leute annehmen und gleichzeitig Koran und Sunna verlassen. Sie haben Koran und Sunna verlassen als ihren Richter und haben diesejenige Sache genommen. Das nennt man Tagut. Und dann weiter. An-Nuzum, die bestimmten Gesetze. Oder Kawanin Wada'iyya, Gesetze, die die Menschen gestellt haben, und Systeme. Al-Taqalid wa Adat Mutawalitha, oder Traditionen, die sie von ihren Vätern geerbt haben. Al-Ru'asa'a Qabail, oder Führer der bestimmten Stämme. Du verlässt Koran und Sunna und nimmst diesen Führer des Stammes und sagst, Allah, richte du in unseren Angelegenheiten. Liyafsila bainahum fi dhalik, damit sie unter ihnen richten. Au bima yarahu zama'u jama'a, za'imul jama'a, oder dass derjenige, der Führer der Jama'a, dass er richtet mit seiner Hawa, nicht mit Koran und Sunna. Au al-kahin, oder der Wahrsager, Kahin ist Wahrsager, der, der die Zukunft hervorsagt, oder vorhersagt, das sind alles Tawagid. ومن ذلك يتبين, und aus dem können wir verstehen, أن النظم التي وديت ليتهاكم إليها مضاهاة لشريعة الله داخلة في معنى الطاغوت. Aus dieser Aya können wir verstehen, dass alle Gesetze oder Systeme, ja, die Menschen dazu auffordern, oder die, mit denen man unter den Menschen regiert, ja, die aber gegen Koran und Sunna sind, gegen Scharia sind, gegen Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt sind, all die nennt man Tagut. Body, body, body. يا أهل السنة الشيعة فسدوني ناسوا العبد والله عذبوني يا أهل السنة الشيعة فسدوني ناسوا العبد والله عذبوني وين الأسد الأحرار وين الأسد الأحرار وين الأسد الأحرار عيوني بالدمع مل أو غزيرة نفسي أضحت ذليلا وكثيرا عيوني بالدمع مل أو غزيرة نفسي أضحت ذليلا وكثيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم في دي بريدة دي nicht wissen was wir heute was wir samstags welches Thema wir haben Fatawa al-Aimma al-Najdiyya die Fatawa von den Ulema von Najd. Barakallahu fikum, und jeder von euch weiß, wo Najd ist. Najd ist zentral des arabischen Halbinsels. Dort, das ist Najd. Barakallahu fikum. Und das Buch ist von Sheikh Midhat Ali Faraj, Sheikh Abu Yusuf, Hafizahullah Ta'ala. Alle Vorträge, die wir bis jetzt gehabt haben, ist eigentlich eine Wiederholung von allen Vorträgen, die wir bis jetzt gehabt haben in Aqida. Die Vorträge, die wir gehabt haben im 8. oder im 12. Was Iman ist, was sind die Voraussetzungen für La ilaha illallah, was sind die Nawakidul Islam, die jemanden, also die Taten, die die Shahada zerstören, ja, und so weiter und so weiter. Diese Fatawa, die wir erwähnen von den A'immatus Salaf, die Ulema, rahimahumullah ta'ala, sind eine Wiederholung von dem, was wir gelernt haben. Ja? Und falls jemand, inshallah ta'ala, irgendwas nicht versteht von dem, was wir erwähnen, ja, er kann, inshallah ta'ala, am Ende des Vortrages gerne sagen, was er nicht verstanden hat. Weil, wie ich letztens gesagt habe, eine der besten Methoden, um etwas zu lernen, ist zu fragen. Ja? Der Professor sagte zu den Sahaben, fragt mich und ich antworte euch. Die Sahaben haben nicht gefragt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat Jibril geschickt, dass er in Gestalt eines Menschen zum Propheten kommt und sagt, ja Muhammad, akhbirni an al-Islam. Muhammad, sag mir, was ist Islam? Und der Prophet sagt ihm. Dann sagt er, ja Muhammad, akhbirni an al-Iman. Was ist Iman? Und was ist Ihsan? Und wann ist das jüngste Gericht? Und was sind seine Zeichen? Ja? Am Ende des Hadithes, jeder von euch kennt ja den Hadith, sagt der Prophet zu Omar, ah ja, Omar, atadri man isa'il. Omar, weißt du, wer dieser Mann war, der gefragt hat? Ja? Omar sagt, Allah, Allah wa Rasuluhu a'lamu, Allah und sein Prophet wissen das am besten. Der Prophet sagt, innehu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Das war Jibril. Er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Um euch beizubringen, wie man lernt. Ja? Deswegen sagen die islamischen Gelehrten, zwei Personen werden niemals dieses Wissen erlangen. Zwei Personen werden niemals dieses Wissen, diesen Ilm sammeln können. Eine, die zu schüchtern ist, er ist zu schüchtern, dass er fragt. Er schämt sich zu fragen. Er ist schüchtern, sitzt irgendwo hinten im Eck, versteckt sich hinter dem Heizkörper und traut sich nicht zu fragen. Und ein Mutakabbir, einer, der hochnäsig ist, ein arrogantes, einer, der arrogant ist, einer, der, wie nennt man das? Hochnäsig. Hochmütig. Aywa. So einer. Warum soll ich fragen, Herr? Ich bin besser, ich habe gelernt, was glaubst du, der kann mir was antworten? Ha? So einer wird immer Jahil bleiben, weil er will nicht fragen. Barakallahu fikum. Inshallah ta'ala, die Fatawa über Iman, was Iman bei Ahl Sunnah wal Jama'ah ist und die Aussagen der islamischen Gelehrten, inshallah ta'ala, das werden wir nächsten Samstag erwähnen. Heute werden wir inshallah ta'ala erwähnen das Kapitel über den Tagut. Ha? Das Kapitel über den Tagut, um uns ein bisschen aufzufrischen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Imam Malik, Rahimahullah Ta'ala, und andere Imame von Salaf, wie Leis ibn Sa'd, und Abu Ubaidah, und Wahidi, und Kessai, und Jamahiru Ahli Luga, also die Lugawiyun, die Gelehrten in der arabischen Sprache, ja, was sagen sie? Was ist Tagut? Tagut in der arabischen Bedeutung, in der Bedeutung der arabischen Sprache, und Tagut in der Scharia. Ja? Was ist Tagut? Die sagen, Kullu ma ubida min dunillahi fahuwa Tagut. All das, was man anbetet, neben Allah, außer Allah, das nennt man Tagut. Und Tagut wird sehr oft im Koran erwähnt. Wir werden inshallah ta'ala einige Beispiele dafür nennen, mit Allahs ta'ala Erlaubnis. Imam Mujahid ibn Jibr. Wer war Mujahid? Wo finden wir die Überlieferungen von Mujahid? Mujahid ibn Jibr. Von wo? In welchen Büchern? In Büchern des Tafsir. Die Bedeutungen von der Ayat, die Erläuterungen. Was ist Tafsir, Barakallahu fikum? Tafsir ist? Erläuterung des Korans. Die Bedeutung der Ayat. Wer war dieser Mujahid? Er war von den Tabi'in. Und er war Schüler von wem? Von Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, der Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn du siehst zum Beispiel, wenn du liest in Tafsir von Imam Tabari oder Tafsir ibn Kassir, wirst du sehr oft dort sehen, was? Mujahid sagt über diese Ayah, die Bedeutung dieser Ayah ist so und so und so und so. Mujahid, Imam Mujahid, rahmatullah, sagt, At-Tagut, Shaitanu fi surati insan, yatahakkamuna ilayhi, wa huwa sahibu amrihim. Ein Tagut, erwähnt eine der Bedeutungen des Taguts und sagt, Tagut, das ist ein Shaitan, in Menschengestalt, fi surati insan, in einer Menschengestalt, yatahakkamuna ilayhi, die Menschen gehen zu ihm, dass er zwischen ihnen richtet. Ein Shaitan in Menschengestalt, die Menschen gehen zu ihm und er richtet in ihren Angelegenheiten und ihren Streitigkeiten. Und er ist der, der das Sagen hat unter den Leuten. Ja? Deswegen in unserer Zeit kannst du jeden Richter, der nicht mit Scharia regiert, wie kannst du ihn nennen? Tagut. Jeder Richter, der nicht mit Scharia regiert, der nicht mit dem regiert, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, so einen kannst du Tagut nennen. Oder besser gesagt, so einer ist der Tagut. Du kannst ihn auch Shaitan nennen. Weil wir wissen, es gibt wie viele Arten von Shayatin? Zwei. Shayatinul Jinn und Shayatinul Ins. Barakallahu fikum. Zwei Arten von Shayatin. Ein Shaitan in Menschengestalt, ein Menschen-Shaitan. Ja? Und Shayatinul Jinn und die Jinn, also die unsichtbaren Dämonen und Geister, die wir nicht sehen. Oder besser gesagt, die bösen Jinn, das sind die Shayatin. Ja? Und die guten Jinn, das sind die Muslimin. Jinn, die nicht Muslimin sind, sind nicht gut. Und das gleiche gilt auch für die Menschen, barakallahu fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala sagt, At-Taghut, ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Könnt ihr hierin als ihr das erwähnt haben? Die Definition von Taghut von Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Genau diese Definition haben wir damals erwähnt und ihr habt sie auf Deutsch aufschreiben müssen, als wir diesen Test gehabt haben in Akhida. Ja, in Achten. أيوة الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Ein Tagut ist all jener, der die Grenze überschritten hat, ein Diener Allahs, wenn er die Grenze überschreitet, bei welchen Sachen? Min ma'budin, der Angebetete. Ja? Wenn er die Grenze überschreitet und jemand anderer beginnt anzubeten. أو mit Buin oder er folgt jemand anderen außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du folgst jemanden in Religion. Du sagst, das, was er sagt, ist alles richtig. Wo ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was sagt Imam Malik? Von jedem Menschen nimmt man und lässt man seine Meinung. Außer von Sahibu Hadar Kabur, außer der, der in diesem Grab liegt. Und das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Von ihm nimmst du alles. Wenn du jemanden anderen hast, von dem du alles nimmst, dann weißt du, er ist dein Tagut. Er ist deiner, den du begonnen hast anzubeten. La hawla wa la quwwata illa billah. Aw muta'in, oder einer, dem man gehorcht. Einer, dem man gehorcht. Egal, was er dir sagt, du machst es. Ja? Dein Präsident kann dein Tagut sein. Ja? Dein Vater kann auch dein Tagut sein. Vater kommt und sagt dir, du betest nicht. Du betest nicht, so schmeiß ich dich raus aus dem Haus. Und du hörst tatsächlich auf zu beten. Ich rede nicht von jemandem, der heimlich betet. Er sagt, ich muss kurz raus, betet und kommt wieder zurück. Ja? Sondern ich rede wirklich von jemandem, der hat aufgehört zu beten, weil sein Vater ihn das befohlen hat. Dein Vater ist dein Tagut und du bist Kafir und betest ihn an. Du betest deinen Vater an, weil du ihn gehorchst in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Ja? Allah hat das verboten. Dein Vater befehlt dir. Allah subhanahu wa ta'ala hat etwas verboten. Dein Vater befehlt dir das. Du machst es. Was ist dein Vater? Dein Vater ist dein Gott. Deine Gottheit. Wie bei den Juden und Christen. Ja? Der Prophet sagt über die Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Sie haben ihre Priester und Herrscher als Götter genommen. Ja? Min dun illah. Ha? Außer Allah, neben Allah, ihre Herrscher und ihre Priester wurden ihre Götter. Adi ibn Hatim, ein Nasrani, der Islam angenommen hat, ein Christ, sagt, ja Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Wir haben sie nicht angebetet. Der Prophet sagt, als sie euch befohlen haben, das was Allah verboten hat, oder als sie euch verboten haben, das was Allah euch befohlen hat, wart ihr ihnen gehorsam in dieser Angelegenheit? Adi sagt, ja. Der Prophet sagt, tilke ibadatuhum. So habt ihr sie angebetet. Sie wurden eure Götter. Deswegen, wenn jetzt ein Präsident zu dir kommt, oder irgendein anderer Mensch, irgendein Geschöpf, ja, und dir etwas befehlt, ja, befehlt das, was Allah verboten hat, und du gehorchst ihm in dieser Angelegenheit, ja, verstehst du mich, barakallahu fikum? Allahs, das ist Tagut hier. Oder du folgst jemanden anderen außer dem Propheten in jeder Angelegenheit, er ist ein Tagut. Oder du betest jemanden anderen an mit irgendeiner Art von Ibadah, er ist ein Tagut. Ja? Und über Ibadah haben wir oft geredet, was ist eigentlich die Ibadah? Was ist Gottesdienst? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. فالتاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. Also Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt hier, فالتاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من غير رسول الله من غير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. Tagut ist jeder unter den Menschen, den die Leute als ihren Richter nehmen, außer Allah und seinen Propheten. Er ist ein Tagut. أو يعبدونه من دون الله, oder sie beten ihn an außer Allah. Sie rufen in ihren Gebeten und sagen, ja Hussein, ja Hassan, ja Jesus, oh Jesus, oh, keine Ahnung, wie sie das so machen. Ja? Er ist ein Tagut. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Er ist ein Tagut, sein Shaitan, den er anbetet. Ja? Zum Beispiel Jesus, Isa alayhi salam. Man kann nicht sagen, Isa wäre ein Tagut, weil ein Tagut ist auch gleichzeitig ein Kafir. Deswegen werden wir die Definition bis Ende erwähnen. وَهُوَ رَادٍ بِإِبَادَتِهِ. Und er ist zufrieden, angebetet zu werden. Ist Jesus zufrieden, dass die Kuffar ihn anbeten? Ist Jesus damit zufrieden? Er ist nicht damit zufrieden. Deswegen, der, den die Kuffar anbeten und nennen ihn Jesus, das ist nicht Isa al-Islam, sondern das ist der Shaitan, der Tagut. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aywa. Und Isa al-Islam, der Prophet Allahs, der nie eine Sünde begangen hat, al-Islam, er hat nicht dazu aufgerufen, nimmt mich als einen Gott oder meine Mutter als Gott oder ich bin einer von drei. حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يتبعونه على غير مسير على غير بصيرة من الله سبحانه وتعالى oder jemand den die Leute befolgen ohne Rechtleitung Allahs. Und was ist die Rechtleitung Allahs? Zwei Sachen. إن تمسكتم بهما لن تدلوا. Wenn ihr euch an die zwei Sachen haltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Was ist das, sagt der Prophet Salman? Al-Kitabu wa Sunnah. Koran und Sunnah. Wenn du also jemanden befolgst, blind befolgst, und seine Rechtleitung, sein Weg ist nicht Koran und Sunnah, du hast ihn als deinen Tagut genommen. Wie viele heutige Sekten oder Fraktionen oder Gruppierungen, irgendwelche Imame oder Shuyuch oder Hojas oder Asatize und so weiter befolgen, aber ihre Shuyuch und ihre Führer befolgen nicht Koran und Sunnah, sondern befolgen die Dalala, den verfluchten Teufel. Sie befolgen Nationalismus, Jahl, die Tradition ihrer Väter und so weiter und so weiter. Du hast ihn, das ist dein Tagut. Das ist dein Tagut. Zum Beispiel, du sagst, wir haben unseren einen Ustaz bei uns, irgendwo in Pakistan oder in Tschetschenien, das ist unser Ustaz, wir folgen ihn. Das ist dein Tagut. Das ist dein Gott. Und Allah hat sich von dir losgesagt. Und du von Allah. Weil solange du einen Tagut hast, kannst du kein Muslim sein. Das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat, dass ihr Allah anbetet und dass ihr euch von dem Tagut fernhält, dass du dich von ihm lossagst. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله oder dass sie ihnen gehorsam sind. Ein Mensch befehlt ja und du bist ihm gehorsam. Aber wenn du nicht weißt, dass das Ibada ist, er ist trotzdem dein Tagut. Er ist trotzdem dein Tagut. Du befolgst ihn und gehorchst ihm in religiösen Angelegenheiten, die mit Koran und Sunna geregelt sind, subhanallah. Allah hat sie mit Koran und Sunna geregelt. Du brauchst die Religion nur zu lernen und sie zu praktizieren. Da gibt es keine Philosophie oder irgendwelche fliegenden, Teppiche oder irgendwelche außerirdische oder irgendwas. Nein, die Religion ist klar und deutlich, Koran und Sunna. Lerne es, lebe nach dem, was du gelernt hast und du bist ein Muslim und du kommst ins Paradies hundertprozentig mit Allahs Erlaubnis, wenn du ehrlich bist. Aber jetzt, dass du eine neue Religion entdeckst, das ist langweilig oder nicht modern oder halas, das ist Koran und Sunna und du musst dich Koran und Sunna anpassen. Wenn du das nicht willst, wenn du die Religion des Propheten Salam nicht willst, die Religion der Sahaba nicht willst, was ist dann? Dann hast du keinen Iman, du hast keinen Glauben. Bist ein Ungläubiger, wa yazan billah. Ist das nicht so? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über denjenigen, der Koran und Sunna nicht will? Was ist Islam? Koran und Sunna. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über denjenigen, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Der eine andere Religion will und nicht den Islam. Und was ist Islam? Wer sagt mir, was ist die Bedeutung von Islam? Al-Istislamu lillahi bitawhid. Wir haben diese Definitionen alle auswendig gelernt. Was ist los? Warum versteckst du dich hinten? Okay, inshallah, khair. Al-Istislamu lillahi bitawhid. Islam bedeutet die komplette Ergebenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Mit welcher? Mit dem Tawhid. Nicht mit Bid'ah oder irgendwelchen Sachen, die mit dieser Religion nichts zu tun haben. Wallahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Wie viele Leute haben wir gesehen, Bist du Muslim? Ich so stolz, Muslim zu sein. Ich bin Muslim. Aber Wallahi, wenn du ihn unter die Lupe nimmst, sagst du, Ya Rabbi, du bist wirklich ein echter Miskin. Ein Miskin, Wallah. Du bist so arm. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn du so vor Allah kommst, ohne Taten. Was ist Iman? Iman sind Taten. Du hast aber keine. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, die Religion wird so angenommen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie den Sahaben weitergegeben hat. Entweder du nimmst diese Religion an, oder du hast überhaupt keine Religion. Aywa. Ist das nicht so? Aywa. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُكْبَلَ مِنْ Wer eine andere Religion will, außer den Islam, sie wird von ihm nicht angenommen. Und Islam ist das, was die Sahaba gelebt haben. Das, was der Prophet ihnen beigebracht hat. Ha? Was sagt Allah? مَنْ يُشَاقِكِ النَّبِيَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Also dieser Teil von Aya. وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Derjenige, der sich dem Propheten widersetzt und einen anderen Weg folgt und nicht, also einen anderen Weg, nicht den Weg der Mu'minin, also der Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Schauen wir in Tafsir, was die Bedeutung in dieser Aya, also vom Wort Mu'minin ist. Die Sahaba, die Gläubigen. Ja? وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Und er folgt einen anderen Weg, nicht den Weg der Mu'minin, des Sahaba. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا Wir werden ihm das geben, wofür er sich entschieden hat. Ja? Deswegen haben viele Leute, die kein Wissen haben, Juhal, haben den Hadith falsch verstanden. Ja? Und haben Allah subhanahu wa ta'ala für Zulm beschuldigt. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن الرجل لا يعمل بأمل أهلنا بأهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا زراعة. Ein Mensch macht gute Taten, also die Taten von den Leuten der Jannah, des Paradieses, bis zwischen ihm und zwischen der Jannah nur eine Elle geblieben ist. ثم يسبق عليه الكتاب. Sein Schicksal trifft ihn. Sein Schicksal trifft ihn, dann beginnt er die Taten von den Leuten des Jahannams zu tun und am Ende landet er auch in Jahannam. Die Leute kommen und sagen, Subhanallah, yasbiqu alayhi al-kitab, mein Schicksal hat mich erwischt. Das, was mir geschrieben wurde, hat mich getroffen. Was nützt dann, dass ich irgendwas arbeite? Was nützt mir, dass ich irgendwas mache? Und auf diese Art und Weise haben sie eine sehr, sehr schlechte Meinung von Allah subhanahu wa ta'ala. So als ob Allah subhanahu wa ta'ala sie gezwungen hat, Kuffar zu sein. Und Juhal, hat dich Allah gezwungen, dass du nicht betest? Nein, Allah hat dich nicht gezwungen. Und dieser Hadith bedeutet auch nicht das Schicksal. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat 50.000 Jahre, bevor er überhaupt mit der Schöpfung der Geschöpfe begonnen hat, ja, wurde geschrieben, was passiert wird. Nicht, dass Allah dich zwingt, ein Kafir zu sein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wusste, wofür du dich entscheiden wirst. Ja. In einer anderen Überlieferung als Tafsir von diesem Hadith, ja, إِنَّ رَجُلَ لَيَعْمَلُ أَمَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو in den Nas. Ein Mann macht die Taten der Leute des Paradieses, die Taten der Leute von Jannah. In Augen der Menschen, für uns sieht es aus, als ob er wirklich einer von den Leuten der Jannah ist. Ja? Und dann sagt der Professor am Ende dieser Überlieferung, dieser Riwaya, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ Die Taten sind entsprechend der ich? Nicht Absicht. Das ist eine andere Überlieferung. Al-Khawatim, der letzten Taten. Die Taten, mit denen du dein Leben versiegelt hast. Ja? Ein Mann kommt und nimmt Islam an. Wird im Kampf getötet. Ja? Und die Sahaba sagen, Subhanallah. Ja? Er hat kein einziges Sajda im Leben gemacht. Der Professor, der mir sagt, er ist in Jannah. Kein einziges Sajda ist in Jannah. Sein ganzes Leben war er Kafir. Dann nimmt er Islam an, wird getötet als Shahid und kommt ins Paradies. Kein einziges Sajda im Leben. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist die Bedeutung von diesen Hadith. Deswegen kannst du nicht Allah zwingen, Auzubillah, beschuldigen, dass er dich gezwungen hat, ein Jahil oder Kafir zu sein. Der wahre Weg ist ist klar, der wahre Weg ist richtig. Nur, dass die Leute Koran und Sunna nicht wollen. Ja, und dann beschweren sie sich und kommen und sagen, ja, es gibt diese Jugendlichen, die greifen jeden an. Na, Wallah, wir greifen nicht jeden an. Wir greifen den an, der sich das verdient hat. Ja? Der hat sich angreifbar gemacht. Aywa. Würde er Koran und Sunna befolgen? Keiner würde ihm irgendwas sagen. Ja? Aber er will unbedingt Muslim sein, unbedingt in den Reihen der Muslime sein, unbedingt ich bin. Er will diesen Respekt, ja, eines Muslims gegenüber seinem Bruder. Den will er. Nein, den bekommst du nicht. Ein echter Mu'min wird dich niemals respektieren, bis du nicht Koran und Sunna befolgst. Dann wird er dich respektieren und dann wird er dich lieben und dann wird er bereit sein, sich für dich zu opfern. Aywa, aber solange du von Ahlul Bidah bist, Bidah machst, ja, dich Koran und Sunna widersetzt, aber willst, dass man dich respektiert und liebt, Wallah, in unseren Kreisen nicht. Nicht nur das. Ja. Einer, der mit der Religion spielt und viele Eigenschaften von Munafikin hat, er verdient keinen Respekt von uns. Und wir respektieren ihn nicht. Wallah. Und nicht nur das, der Prophet sagt, ja, wer zu einem Munafik sagt, ja, إِذَا قُلْتُمْ لِلْمُنَافِكِ يَا سَيِّدْ ja, فَقَدْ أَغْضَبْتُمْ رَبَّكُمْ. Wenn ihr zu einem Munafik sagt, unser Herr, also hochachtungsvoll, unser Lieber, wenn ihr das zu einem Munafik sagt, dann habt ihr ja den Zorn eures Herrn ausgelöst. Allah ist böse auf euch. Wie kannst du so einem Munafik sagen, Mascha, komm, Ahlan, du bist bei uns, wir sind so stolz auf dich und respektieren dich und lieben dich und, ja, Allah ist böse auf dich geworden. Ja, stell dir vor, jetzt kommt irgendein Tagut hier und irgendein so ein Munafik, der berühmt ist für seinen Nifak und wir stehen alle auf und begrüßen ihn und so. Was ist mit uns? Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala Strafe auf uns gezogen. Wenn wir da entkommen, können wir uns glücklich schätzen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht alle samt bestraft, wa yazan billah. Ja? Deswegen, bei uns gibt es das nicht. Bei uns wird wer respektiert? Der Koran und Sunna befolgt. Ja? Irgendein Munafik kommt und wir stehen alle auf und... Nein, nein, das gibt es bei uns nicht. Wir haben unsere eigenen Kriterien und unsere eigenen Maßstäbe. Ja? Und das ist was? Das ist die Gotteswichtigkeit, das ist das Befolgen von Koran und Sunna. La hawla wa la quwwata illa billah. Und wir lieben alle unsere Brüder. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, sagt Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. من رؤوس التواغيت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. Das ist jetzt Antwort zu den Murjia, die ihre Klappe ständig aufreißen. Und die sagen, Muhammad ibn Abdul Wahhab ist einer von Ulema aus Salaf. Wir sind Salafiyun. Das ist unser Imam in Aqida und Tawhid. Hört zu, was er sagt, rahimahullah ta'ala. من رؤوس التواغيت رؤوس, was ist das Ras ist in der arabischen Sprache? Ras. Kopf. Ras ist Kopf. Min ru'usi tawagit. Die Köpfe der Tawagit, die Führer der Tawagit, ja, ist wer? Al-Hakim al-Jair al-Mughayyir li-Ahkamillah. Ist ein ungerechter Herrscher, der Allahs Gesetze verändert. Der Allahs Gesetze ändert. Das ist ein Tagut. Nimm einen Präsidenten, der nach Koran und Sunna regiert. Nenn's mir einen, ich will ihn hören. Außer Allahumma Mullah Omar, Hafizahullah, Rahimahu Izzakutin. Nennst mir einen Präsidenten, der nicht die Gesetze Allahs verändert hat. Alkohol ist haram, na, Tourismus, wir werden draufgehen, wir werden hier. Halal. Ja? Homosexualismus im Islam wird mit was bezahlt? Ey! Können wir nicht. Man wird uns sofort angreifen. Die ganzen Menschenrechtsorganisationen, die Freiheit, die hin und her. Halal. Und verändert Allahs Gesetz. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Zinsen verboten. Ja? Zinsen sind haram. Bei allen islamischen Gelehrten. Nenn mir eine saudische Bank. Eine, die nicht mit... in der es keine Riba gibt, keine Zinsen. Eine einzige, die stärkste Rajihi, sogenannte islamische Bank, arbeitet mit Zinsen. Eine einzige. Wer hat das erlaubt? Wallahi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich habe euch die Geschichte erzählt von diesem Sheikh. Ein guter Sheikh. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschützen. Ja? Bei ihm haben wir Usul gelernt. Usul. Usulul Fiqh. Die ganzen, die Terminologie des Fiqhs. Und die Fundamente des Fiqhs. Wir haben über Halal, Istihlal geredet, wenn man etwas zu Halal erklärt. Und ob eine Tat selber, also wie sagt man das, dass man wegen der Tat selber richtet, oder man muss die Tat mit der Nia des Menschen verbinden, oder man schaut nur auf die Nia, egal was er getan hat, und so weiter und so weiter. Ich komme zu ihm in seine Kanzlei, ich bin ihm gefolgt, Assalamu alaikum, alaikum salam, kef hal, Sheikh und so und so. Ich sage, eine Frage, wenn ein Präsident in einem Land im Gesetz, zum Beispiel Nizam Iqtisadi. Was ist Nizam Iqtisadi? Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsgesetz. Er wechselt dort irgendein Paragraph oder schreibt ihn dazu und sagt, Arbeiten in den Banken, also die Banken, die wir haben im Land, das Arbeiten mit Zinsen ist erlaubt. Zählt diese Tat als Istihlal, damit wird etwas... Weil einer zum Beispiel du nimmst jetzt einen Muslim, er geht in eine Bank und nimmt Kredit. Was sagen wir über ihn, dass er Kafir ist? Nein, natürlich nicht. Er hat eine große Sünde begangen, weil Zinsen sind eine große Sünde. Wenn man eine große Sünde für Halal erklärt, du sagst, es ist Halal, dann ist das Kufr bei allen islamischen Gelehrten und bei allen Mazhab. Das ist dann Kufr. Zum Beispiel du kommst jetzt, isst Zinsen, gibst ihm 10 Euro, sagst, Hallas, morgen gibst du mir 11 Euro. Das ist die große Sünde. Verstehst du mich? Ein Muslim, der so etwas macht, er ist ein Sünder. Er muss Tauber machen. Sonst könnte ihn das, also wie sagt man das, schwer treffen, Yomul Qiyamah, und auf dieser Welt, bei Yasin Billah. Aber er ist ein Muslim. Er hat alle Rechte eines Muslims. Er betet mit den Muslimen und ihm wird Janaza gebetet, wenn er stirbt und so weiter und so weiter. Aber wenn er sagt, Zinsen sind halal, das ist halal, was ich hier 10 Euro gebe und du gibst mir 12 zurück, das ist halal, dann ist er Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Wir reden jetzt von einem Herrscher. Er schreibt im Gesetzbuch, das Arbeiten mit Zinsen in den Banken in unserem Land ist erlaubt. Ist das Istihlal? Was sagt der Scheich? Er sagt, Wallahi, das ist der richtige Istihlal und richtiger Kufr. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Und dann wurde ihm klar, was er gesagt hat. In einem Land, wo der Herrscher Riba, also Zinsen, für Halal erklärt hat, das hätte ihn auch schwer also treffen können, dass er das gegen seinen König ausgesprochen hat, gegen diesen saudischen König. Aber ich habe es für mich behalten. Außer jetzt natürlich. Sollt ihr wissen. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Also min ru'usi tawagit, sagt Sheikh Mohammed hier, die Köpfe, die Führer der Tawagit ist der, ein ungerechter Herrscher, der die Gesetze Allahs verändert. Ein Gesetz reden wir, wir reden von einem Gesetz. Wir reden nicht von allen Gesetzen. Gibt es irgendeinen Herrscher, nennst du mir einen Herrscher, außer Saudi-Arabien, darüber können wir sich streiten. Weil die haben ja nicht gesagt, wir regieren nicht mit Scharia. Sie sagen, wir regieren mit Scharia und nur mit Scharia und nur mit Koran und Sunna und betrügen die Leute, weil sie, die Menschen, die meisten Muslime wissen nicht, was sich hinter den Kulissen abspielt. Aber wir wissen natürlich, dass sie andere Gesetze haben. Das europäische Gesetz, das Kufr-Gesetz haben sie eingeführt. Das Wirtschaftssystem, Al-Iqtisad, hat uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und Sunna erklärt, wie wir verkaufen und kaufen. Und das ist ein Gesetz Allahs. Die haben es abgeschafft. Warum? Weil sie müssen sich der Rest der Welt anpassen. Weil sie haben das meiste Erdöl. Sie müssen sich den Kuffar anpassen und dann haben sie das Gesetz Allahs verändert. Dann gibt es das Militärgesetz. Militärgesetz. Wenn sich die Soldaten streiten oder ein Soldat in Saudi-Arabien stiehlt jemand was anderes, die gehen nicht an die Mahkama Shar'iyya. Das islamische Gerichtshof, sondern sie haben einen Militärgerichtshof, wo sie sich mit einem anderen Gesetz untereinander richten. Was ist das? Das ist der pure Kufr bei allen islamischen Gelehrten. Aber das wird nicht erzählt. Das wird nicht erzählt. Warum? Weil sobald jemand das sagt, er landet hinter Gittern. Oder er wird in die Ewigkeit geschickt. Aywa. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber es gibt ein gutes Buch und hoffentlich übersetzt es jemand, inshallah ta'ala. كواشف جلية في كفر دولة السعودية. كواشف الجلية في كفر دولة السعودية. Klare Beweise für den Kufr des saudischen Staates. Der seit 50, nicht 50, 60 Jahre ist er schon, ist die saudische Regierung bei wem? Bei der UN. Und damit du bei der UN sein kannst, musst du dich auch was? Dem UN-Gesetz anpassen. La hawla wa la quwwata illa billah. Und sie haben als Mitglied des UNs alle ihre Voraussetzungen angenommen und akzeptiert. Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Und davon, darüber redet niemand. La hawla wa la quwwata illa billah. Nächste Fatwa von Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullah ta'ala, und er sagt: Kullu man hakama ila ghayri kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqad hakama ila taghut alladhi amara Allahu ibadahu almu'minina an yakfuru bihi. Jeder, der sich richten lässt, ja, mit etwas anderem außer Allahs Buch, oder er lässt sich richten mit etwas anderem, nicht mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich richten lassen mit dem Tagut, alladhi amara Allahu ibadahu bi almu'minin an yakfuru bihi. Er hat den Tagut als einen Richter genommen. Er richtet sich mit dem Tagut. Welcher Tagut? Derjenige, den ihn Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, sich von ihm loszusagen, Kufr in diesem Tagut zu machen. Ja? Ist es nicht so? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى التَّاغُوتِ وَكَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Sie wollen sich mit dem Tagut richten lassen. Sie wollen, dass der Tagut ihr Richter ist. Ja? وَكَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Ihnen wurde aber aufgetragen, befohlen, dass sie Kufr in diesem Tagut machen. Kufr, dass sie sich von ihm distanzieren. Dass sie Kufr in ihm, Kufr, das Gegenteil von Iman. Wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann musst du auch sagen, ich glaube nicht an Tagut. Das ist ein Kafir und die sind alle Kuffar, die sich ihm unterworfen haben. Das bedeutet, wenn du sagst, ich glaube an Allah, alle die dir, ich meine, ich, Iman, Billah bedeutet nicht, dass du glaubst, ihn gibt es. Das ist nicht Iman. Ja? Das ist Iman bei den Sekten, aber nicht bei uns Muslimen. Ja? Wenn du sagst, ich glaube an Allah, wir haben darüber geredet, könnt ihr euch erinnern? Ja? Dass du an seine Rububiyya glaubst, an seine Herrschaft und Macht und seine Taten, die er begeht, dass keiner sowas machen kann, was er macht, der Baraka Ta'ala. Dass du an seine Asma'i wa Sifat glaubst, seine Namen und Eigenschaften, dass niemand die hat außer ihn, der Baraka Ta'ala, und er hat das beschrieben im Koran, wie er ist, Azza wa Jal. Und Tawhid al-Uluhiyya, dass du an seine Uluhiyya glaubst, dass nur er angebetet werden darf. Wenn du das sagst, dann glaubst du an Allah. Ein Kafir kommt und sagt, ich glaube an Allah. Hat die Rububiyya, Uluhiyya, Asma'i wa Sifat. Allah, du glaubst nicht an Allah. Nein, das ist, du hast das von deinem Großvater aufgeschnappt. Aber in Wirklichkeit bist du ein Kafir. Leider. Deswegen lerne deine Religion, damit du ein Muslim sein könntest. Kannst, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann bedeutet das, jeder, der Allah als seinen einzigen Gott angenommen hat, ist ein für dich. Ein was? Ein Mu'min, dein Bruder. Ja? Du machst Kufr bi Tagut. Das bedeutet, jeder, der den Tagut akzeptiert hat, ist was? Ein Kafir und dein? Adu. Aywa, sag das ruhig. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna at-tahakum laysa illa ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa man kana yahkumu bihima faman tahakama ila ghayrihima faqad tajawaza bihi haddahu wa kharaja amma sharrahu Allah wa rasuluhu wa anzalahu manzilatan la yastahiquha. Dann sagt er, dass der Tahakum, also dass du jemanden als einen Richter nimmst, das kann nur Allahs Buch sein oder die Sunna des Propheten Salame. Nur das können deine Richter sein in unseren Angelegenheiten. Ich und du haben uns gestritten. Keine Ahnung. Wir haben uns gestritten. Ja? Du hast mir eine verpasst, Zahn ist rausgefallen. Ja? Ich sage, du hast mir eine gegeben, mein Zahn ist weg. Du sagst, mir egal. Wenn ich zum Tagut gehe, zum Tagut, zu Kafir, ja? Und mache Anzeige gegen einen Muslim und er wird vorgeführt und dann muss er, keine Ahnung, einen Monat ins Gefängnis und ein Schmerzensgeld muss er bezahlen und eine Strafe. An wen? An den Staat. Und Gefängnis für den Staat. Und Schmerzensgeld vielleicht bezahlt er. Auf jeden Fall, wenn du das machst, bist du aus dem Islam rausgetreten. Du bist kein Muslim. Auch wenn er dir einen Zahn rausgeschlagen hat, du darfst nicht zum Tagut gehen. Ha? Sondern wir gehen zu wem? Zu Koran und Sunna und sagen, schau, du hast mir einen Zahn rausgeschlagen. Dieser Zahn ist bei dem Propheten Salam in seinem Gesetz 5 Kamele. Du gibst mir jetzt 5 Kamele. Er sagt, ich will das nicht. Ich akzeptiere nicht. Dann ist er ein Kafir. Mit den Kuffar handeln wir dann anders. Ja? Dann für den einen, versteht ihr mich? Dann hat das verdient, weil es ein Kafir, ein Munafik, der sich als Muslim ausgegeben hat und du wolltest nichts gegen ihn machen. Ja? Er hat dir eine gegeben, du bist vielleicht stärker als er. Aber du sagst, Salas, es gibt jetzt einen Streit. Ich denke, wir haben ein Problem. Ja? Können wir zu Allah und zu Propheten zurück? Weil nur so können wir Muslime sein. Wenn wir nicht zu Allah und zu seinen Propheten zurückkehren, dann sind wir keine Mu'minin. Was ist der Beweis? Dass derjenige oder 2 Muslime, ja, wenn sie sich streiten oder wenn sich Muslime uneinig sind, wenn der eine, beide oder irgendeiner von den beiden, wenn er nicht Allah und Subhanahu wa Ta'ala und seinen Propheten als den Richter nimmt, dann ist er kein Gläubiger, er ist kein Muslim. Was ist Beweis für diese Aussage, die wir sagen? Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört auf sich selbst und sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bei deinem Herrn, Allah schwört auf sich, so als ob er sagt, ich schwöre auf deinen Gott, ich schwöre auf deinen Herrn. لَا يُؤْمِنُونَ, sie glauben nicht, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, bis sie dich, O Muhammad, nicht als ihren Richter nehmen, in was? In ihren Streitigkeiten, in ihren Angelegenheiten. Erzähl das irgendwen. Von den Kuffar ist uns eh wurscht. Die Kuffar glauben sowieso nicht an Koran und Sunna. Und es wäre ein Wunder, dass sie sagen, oh, logisch, mit ihren verdorbenen Gehirn. Aber das Problem ist, komm zu denen, die sagen, wir sind Ulema, wir haben gelernt bei diesem großen Sheikh oder bei diesem großen Alim oder wir haben Koran auswendig gelernt oder wir waren bei Azhar oder in Medina oder in Riyadh oder was weiß ich, irgendwo in Konya vielleicht auch. Na? Große Ulema, erwähne ihm das. Was wird er sagen? Ihr seid extrem, ihr seid Extremisten. Genau das will Allah von dir, dass du Koran und Sunna befolgst. Warum verfälschst du die Religion? Warum willst du dich unbedingt in diese Umma reinquetschen? Du willst in diese Umma, damit du dich rettest vor Jahannam und damit du ins Paradies kommst. Das stimmt. Deswegen befolge den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet hat nicht gesagt, jeder, der sagt, ich bin ein Muslim, kommt ins Paradies. Nein, das hat der Prophet nicht gesagt. Jeder, der kommt und sagt, Allah, ich bin ein Muslim und trinkt Bier. Was heißt er trinkt Bier? Bier trinken ist eine Sünde, eine große Sünde. Aber wenn er die Shahada und das Gebet hat, er ist kein Kafir, er ist ein Muslim. Und Allah wird ihm, inshallah ta'ala, eines Tages verzeihen, wenn es auch Yom und Qiyamah sein muss. Ja? Aber einer, der nicht betet, der die Shahada nicht einmal hat, der die Shahada nicht einmal kennt und versteht, für den Allah ist ein Kafir. Ja? Der Prophet hat nicht gesagt, jeder, der sagt, ich bin ein Muslim oder ich bin ein Ägypter oder ich bin Türke oder ich bin Albaner oder Bosnier, kommt ins Paradies. Nein, der Prophet sagt, man, kullu ibn Adam yadkhulu al-Jannah ila man aba. Jeder Mensch unter den Söhnen Adams wird ins Paradies kommen, außer der, der ablehnt und sagt, nein, ich will nicht in Jannah, ich will nicht ins Paradies. Ja? Die Sahaba sagen, ja, Rasulullah, wer ist der? Wer will denn nicht in die Jannah, ins Paradies? Der Prophet sagt, man ata'ani, dakhala Jannah, derjenige, der mir gehorcht, kommt in die Jannah. Wa man lam yuti'ani, fakat aba, der mir nicht gehorcht, okay, Makale sallallahu alaihi wasallam, fakat aba, der hat abgelehnt, ins Paradies zu kommen. Verstehst du mich? Deswegen, damit du ins Paradies, wenn du ins Paradies kommen möchtest, musst du was? Nach diesem Hadith, barakallahu fikum, nicht schlafen. Den Propheten gehorchen, der ins Paradies kommen möchte. Aywa, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. den Herrscher, wie also Abdurrahman bin Hassan hier sagt, den Richter, Afwan, den Richter können nur Koran sein und Sunna, oder ein Hakim, ein Herrscher, der mit Koran und Sunna regiert. Nur die können deine Richter sein. فَمَنْ تَحَاكِمَ إِلَى غَيْرِهِمَا فَكَدْ تَجَوَزَ بِهِ حَدَّهُ. Wer etwas anderes als einen Richter nimmt, er hat die Grenze überschritten. وَخَرَجَ أَمَّا شَرَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Und er ist rausgekommen aus dem, was Allah und sein Prophet vorgeschrieben haben. وَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً لَا يَسْتَهِيكُهَا. Und hat diesem Gericht oder diesem Herrscher einen Platz gegeben, den er nicht verdient. Was ist dieser Platz? Er hat ihn mit Gott gleichgestellt. Wer ist der, der Gesetze macht? Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist unsere Pflicht? Dass wir diese Gesetze in Tat umsetzen. Und was noch? Wenn wir uns streitig sind, dass wir diese Gesetze anwenden, um unsere Probleme zu lösen. Wenn du ein Gesetz nimmst, was ein Mensch gemacht hat, hast du diesen Menschen mit Allah gleichgestellt. Dieser Mensch ist dein Tagut und Allah hat sich von dich losgesagt. Das ist sowas von simpel und leicht. Aber die Leute wollen es nicht verstehen. Weil sie haben das so gelernt. Mach, was du willst. Glaube, was du willst. Lass dich beschneiden und du kommst in Jannah. Was hat das mit dem zu tun, Allahu Akbar? Das hat mit dem... Hauptsache, du bist beschnitten. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wie sagt man zu beschnitten auf? Echt? Wie sagt man dazu? Al-Ikhtitan. Aywa. Dann sagt Abdurrahman ibn Hassan, inna tahakuma ila taguti imanun bihi. Der Tahakum ila tagut, also dass man den Tagut als seinen Richter nimmt, das ist Iman an diesen Tagut. Das ist der Glaube in den Tagut. Wenn du den Tagut für deinen Richter nimmst, dann ist dein Iman in ihm. Du glaubst an ihn. Und nicht an Allah, subhanahu wa ta'ala. Das sind Namen, bekannte Namen für jeden Alim, für jeden, der Islam studiert hat. Ja, dann kann er nicht kommen und sagen, ich kenne den Namen Sulaiman ibn Abdullah nicht. Oder Abdurrahman bin Hassan. Oder Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Oder ich kenne nicht Imam Ahmed oder Imam Malik. Ja? Wenn du nicht kennst, dann sage ich, ja Allah, Habibi, komm, wir kommen alles von Anfang. Dann, wieso machst du dann Vorträge in der Moschee, wenn du die alle nicht kennst? Dann bist du ja überhaupt kein Sheikh. Ja? Versteht ihr mich? Deswegen wird keiner, der Vorträge macht, ein Daya oder Sheikh oder Alim, keiner wird sagen, ich kenne die Namen nicht. Deswegen sind diese Fatawa von Aimatu Najd, wie zum Beispiel das berühmte Buch Ad-Dur al-Rasiniyya. In Saudi-Arabien, wo sie gedruckt wurden, waren sie jahrelang verboten. Dann haben sie versucht, einige Bücher rauszuholen, um einige, wie sagt man das, nicht Paragraphen, sondern zu löschen, zu ändern. In welchen zwei Kapiteln? Kitab al-Takfir und Kitab al-Jihad. Diese zwei Absätze wollten sie irgendwas reinschmuggeln, rauslöschen, ändern. Aber das geht nicht. Die Bücher haben sich so rasant verbreitet in der ganzen islamischen Welt, dass man das nicht mehr machen konnte. Was machen wir? Das Buch ist schon da. Es ist am Markt. Alle haben es. Wie machen wir es? Wir nehmen unsere Ulema des Scheitans und sie sagen, nein, das hat er nicht damit so gemeint. Wenn er sagt, Dschihad und so, nein, das ist nicht so, das ist was ganz anderes. Ihr seid Kinder, ihr versteht, ich erkläre euch das. Komm, und dann erklärt euch das und dann bleibst du in der Dunkelheit, du kennst dich überhaupt nicht mehr aus. Ja? Dann kommt jemand und sagt, Subhanallah, ich habe den Bruder gesehen, Wallahi, er war bei uns so mit Bart und so, er hat sich Bart rasiert, ich habe ihn gesehen mit Zigarette auf der Straße und so. Das ist ja auch kein Wunder, er hat so viele Betrüger, sogenannte Duat und Schuyuh gesehen, dass er selber nicht mehr packt. Wa'yazan billah. Allah, das reicht mir. Ha? Wie viele solche Duat kenne ich? Manche waren in Dschihad, haben gekämpft gegen Kuffar. Wo sind sie jetzt? Im Parlament? Das machen sie in die Gefängnisse. Allah mustan. Sie sind im Parlament, sie sitzen mit den Tagut so zusammen. Ha? Sag ihm irgendein Wort. Er sagt, wo warst du, als wir gestern gekämpft haben gegen die Serben? Wo warst ihr? Wo waren wir? Wir waren in Windeln, wir waren Kinder. Aber die Religion ist klar, Alhamdulillah. Keiner kann uns betrügen. Wir haben die Religion gelernt und es wäre endlich an der Zeit, damit ihr die Augen aufmacht. Die kleinen Kinder von gestern sind heute Schuyuch. Die kleinen Kinder von gestern sind selbst heute Mujahideen. Die kleinen Kinder von gestern sind jetzt Duat. Allah, ihr müsst es akzeptieren. Nicht die kleinen Kinder von gestern, sind die gleichen Kinder von gestern und sie müssen nur sagen, was man ihnen machen, was man ihnen sagt. Und nein, nein, Habibi. Jetzt sieht man, dass vieles damals, was gesagt wurde, falsch ist. Ja, ja, vieles wurde falsch übersetzt oder was weiß ich was. Ja, deswegen sage ich, Alhamdulillah, derjenige, dem Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit öffnet, Scharia zu lernen, Koran und Sunna zu studieren, Arabisch zu lernen, Wallahi, diese Gelegenheit darf er niemals verpassen. Warum? Verpassen oder was auch immer. Ja? Weil auf diese Art wird er den Leuten der Dalala antworten. Ja? Und er wird das Licht Allah subhanahu wa ta'ala weitertragen. Und die, die reden über diese Religion, ja? Absichtlich oder unabsichtlich, falsch. Ja? Die reden das Falsche, die interpretieren die Religion, wie sie nicht ist. Absichtlich oder unabsichtlich, sage ich. Manche sagen das, machen das unabsichtlich. Es gibt Duat, Leute, die nehmen Islam an. Ja? Ehrlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dann lernt er Sachen. Er muss lernen. Er nimmt von ihm, er lebt ja nicht in Mekka, wo es Ulema gibt. Sondern er lebt in Europa oder in USA oder was weiß ich wo. Und er trifft Leute, Muslime, lernt von dem was, von der eine, oh, Mashallah, du bist Muslim, komm, ich bring dir Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Er lernt von ihm, dann lernt er von dem, dann lernt er selber Arabisch. Er ist ehrlich, er hat wirklich ehrlich die Religion angenommen. Aber dann lernt er manchmal irgendeinen Blödsinn und dann sagt er es weiter. Er schadet dem Islam nicht mit Absicht. Ja? Er redet falsch, aber nicht mit Absicht. So einen wird Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten. Und so einen wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht im Stich lassen. Ja? Versteht ihr mich? Ich rede nicht von dieser Art, von Duat, Daia, die halt Fehler machen und so, weil sie sind ehrlich, aber es kann passieren. Wenn das nicht große Fehler sind in Aqida, dass er jetzt Dingen Kufr sagt oder sowas. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sondern ich rede von denen, die gezielt, ja? Dass die Pläne ihrer Tawarit, ihrer Herrscher in Tat umsetzen wollen. Ja? Die ganzen offiziellen Hodjas der Regierungen. Sind diese Art von Hodjas, diese Art von diesen bösen Ulema, die absichtlich, Kadyrov sagt, das musst du morgen dort reden, er kommt und erzählt genau das, was ihm befohlen worden ist. Ja? Er erzählt das, was ihm, du erzählst das. Wallahi, interessant, dass ein Vortrag bei uns unten in Sanjak über Bosnientum, der bosnische Nationalismus, ja? Gleichzeitig am selben Freitag, ja, in fast allen Moscheen haben die Hodjas die gleiche Sache erzählt. Das Bosnientum, dieses bosnische Nationalismus, dass es unsere religiöse Pflicht ist und so. Die Leute sind Schafe, Hayawan, verstehen nichts. Sagst du, ja Rabbi, warum erzählen die allen? Bruder, wo warst du, Juma? Ich war in dieser Moschee so und so. Wo warst du? Ich war bei diesem Hodja dort und dort. Worüber haben sie geredet? Alle haben geredet, dass der bosnische Nationalismus unsere religiöse Pflicht ist. Warum? Subhanallah. Die Wahlen stehen ja vor der Tür. Die Wahlen, er gibt ja eine, nicht die Wahlen, sondern die Wahlen, die Parlamentarwahlen. Die geben dir eine Spritze, um dich ein bisschen zu aufzumotivieren, wen du von den Tawarit-Parteien wählen sollst. Was? Wir reden jetzt nicht über diese Sache, die Sache ist klar. Sondern wir reden über diese Hodjas, die so machen. Sie verkaufen Religion. Sie lassen sich sagen, erzähl das nicht. Ha? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hör zu Junge, da ist Khutba. Geschrieben von Innenministerium oder Außenministerium. FBI hat sie geschrieben. Du wirst das morgen am Mimber lesen. Haben wir es verstanden? Wenn du das nicht machst, verlierst du deinen Job. Ha? Wallah, wenn du es machst, verlierst du deine Religion. Ja? Weil warum? Du willst deinen Posten nicht verlassen. Du willst weiter Imam bleiben. Ja? Du willst den Respekt, den die Leute vor dir haben, den willst du nicht hergeben für nichts. Ja? Du willst, weil der Mensch ist für seine Ehre, ist er bereit, wallahi, die schlimmsten Sachen zu tun, wa'iyazabillah. Anstatt dass du sagst, Allah, dann arbeite ich auf Baustelle, wie alle Muslime arbeiten, alle Brüder arbeiten Baustelle. Ich gehe auf Baustelle arbeiten. Ich bin halt kein Imam mehr. Ich werde keine Vorträge in den Moscheen machen. Ja? Ich bin kein großer Scheich, dass die Leute mir den Kopf küssen und sagen, Scheich, wenn es um Essen gibt, ich bekomme immer den ersten Teller. Ich bekomme immer als erster Getränk. Alle kommen zu mir und fragen mich. Und alle würden sich für mich opfern. Ja? Allah, wenn du das nicht bereit bist zu opfern, und bist bereit zu gehorchen dem Kafir, dann bist du sein Diener. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ich rede nicht von weltlichen Sachen, dass du in weltlichen Sachen einem Kafir gehorchst. Dein Kafir ist Chef und er sagt, grün anmalen, und du kommst und malst es grün an. Das sind weltliche Sachen, darüber reden wir nicht. Und du bist ja auch nicht sein Sklave, sondern sein Arbeiter. Du malst grün, er gibt dir einen grünen Schein. Das ist fair, oder nicht? Aber er kommt und erzählt dir über Religion, was du zu tun hast, was du erzählen sollst den Muslimen und wie du sie in die Irre führen sollst. Und dir ist klar und offensichtlich, dass das der falsche Weg ist. Und du machst es wie ein Kafir. Allahs. Das sind diese bösen Ulema, die wir bekämpfen. Und jeder, inshallah, der sich in diesem Zug nicht befindet, sondern sich aufspringen kann auf den Zug. Der Zug des Wissens. Wallah, er soll das ausnutzen und Wissen erlangen. Und morgen wird er wie ein Mujahid sein, inshallah ta'ala, indem er die Religion verteidigt gegen die bösen Ulema. La'anahumullah, hasbunallahu. Wa ni'mal wakil. Subhanallah, die Zeit. Aywa. Die nächste ist von Suleiman ibn Billah, die nächste Fatwa, und er sagt: Man da'a ila tahkimi ghayrillahi ta'ala. ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا الى تحكيم الطاغوت. Jeder, der dazu aufruft, dass die Leute jemand anderen als seinen Richter nehmen außer Allah und seinen Propheten, er hat dazu aufgerufen, dass die Leute den Tagut als ihren Richter annehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وقد امروا ان يكفروا به. Ihnen wurde aber befohlen, dass sie Kufr an diesen Tagut begehen. Ey, bit Tagut, dass sie sich von diesem Tagut distanzieren, dass sie sagen, lakum dinukum waliyadin. Wer kennt diese Sura nicht? Wer von den Muslimen, wer hier in unserer Moschee oder außerhalb dieser Moschee kennt nicht Sura, lakum dinukum waliyadin. Kul ya ayyuhal kafirun. Oh, ihr Kuffar. Ja? Kul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Euch, eure Religion, mir meine. Euch, euer Gesetz, mir mein Gesetz. Euch, euer System, mir mein System. Euch, euer Leben, mir mein Leben. Euch, euer Jahannam und mir meine Jannah. Versteht ihr mich? Euch, euer Shaitan und Tagut und mir ist der Richter Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet alayhi salatu wassalam. Ja? Das ist sowas von Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Wa huwa dalilun ala anna tahakum ila taguti munafin lil iman wa mudadin lahu. Diese Aya, ja? يريدون أن يتهاكموا إلى تاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Das ist Surah An-Nisa, Aya Nummer 60. Schaut dann später in euren Sprachen genau nach. يريدون أن يتهاكموا إلى تاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Surah An-Nisa, Aya 60. Sheikh Suleiman ibn Abdillah sagt hier, diese Aya ist Beweis, dass derjenige, der den Tagut als seinen Herrscher annimmt oder seinen Richter annimmt, ja, das ist das, was den Iman komplett zerstört, und das ist das Gegenteil von Iman. Du sagst, Allah, ich akzeptiere, dass dieser Tagut zwischen uns richtet, du hast dir damit den Iman zerstört. فَلَا يَسِهُ إِمَانٌ إِلَّا بِكُفْرِ بِهِ. Der Iman ist nicht angenommen, der Iman ist nicht erst sahih, außer bis du Kufr in diesen Tagut begehst, dass du dich von ihm lossagst. Aywa. Nam, وَتَرْكُ تَحَاكُمْ إِلَيْهِ. Und dass du das Richten bei ihm sein lässt, dass du es verlässt. فَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. فَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Derjenige, der nicht Kufr in den Tagut begeht, der macht auch keinen Iman an wen? Allah. An Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der Kufr bitagut nicht hat, er hat auch keinen Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Der nicht den Tagut verleugnet und sich von ihm lossagt und ihn als Kafir erklärt, er glaubt nicht an Allah. Ist das irgendein Suleiman ibn Abdillah, den niemand kennt? Oder ist das jemand von der Aimatul Najd, von den Aimatul Salaf? Aywa. La hawla wa la quwwata illa billah. Leite, wie sagt man leite? Leite kaum ya'lamun. Wehe, oder hoffentlich, wenn diese ganzen Muslime das lernen würden und das wirklich erlernen würden, dann gäbe es keine Streitigkeiten und kein Problem. Aber manche wissen das, wisst ihr, Barakallahu fikum. Manche lernen das und wissen das ganz genau, haben das gelernt. Aber Sie können das nicht erst in einen zusammen nein, sie können es nicht mit ihrer Dunya erst verbinden. Sondern das ist Allahu musta'an, schweres Leben. Wenn du das in Tat umsetzt, hast du ein schweres Leben. Aber Wallahi, ich sag's euch, seit wir das leben, seit wir Koran und Sunna leben, seit wir Koran und Sunna leben, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns auch stolz gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala verspricht dir, wenn die Kuffar auf dich böse sind wegen Koran und Sunna, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich beschützen und keiner wird dir, er wird sich um die Kuffar für dich kümmern. Aber derjenige, mit dem die Kuffar zufrieden sind, weil er sich von Koran und Sunna distanziert hat, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn im Stich lassen und er wird ihn den Kuffar erst überlassen. Und sie werden mit dir eines Tages machen, was sie machen. Und sie können schlimme Dinge tun. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dem Shaitan und von seinen Armeen beschützen und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre List gegen sie wenden und in ihren Mund zurück, inshallah ta'ala. Alle ihre Schimpfereien und alle ihre Belästigungen und alle ihre Fallen und List, die sie gegen uns und Verschwörungen, die sie gegen uns schmieden, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle wieder zurück in sie zurückwenden. Biznillahi tabaraka wa ta'ala. Wollt ihr weiter, inshallah ta'ala? Abdullah ibn Abdirrahman, Abu Batin sagt, اسم التاغوت دنام التاغوت يشمل كل معبود من دون الله ها ist allgemein für alle Gottheiten, die die Menschen anbeten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ra'sin fi dalala, und Tagut nennt man jeden Führer der Dalala. Nimm irgendeinen Führer. Irgendein Führer, er ist Führer von diesem Blödsinn. Ja? Che Guevara ist ein Tagut. Fidel Castro ist ein Tagut. Adolf Hitler, Tagut. Karzai, Tagut. Ja? Und so weiter und so weiter. Jeder Führer, der in einer Dalala ist und die Leute folgen ihm in dieser Dalala, den nennt man auch Tagut. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Naam. Yad'u ila al-batili wa yuhassinuhu. Der zum Batil aufruft und den Batil yuhassinuhu, er stellt ihn schön da. Ja, zum Beispiel die Rafida. Ja, das Schlagen auf den Rücken mit den Ketten und das Bluten und Schlagen auf dem Kopf und so weiter und so weiter. Jemand, der einen gesunden Verstand hat, egal ob Muslim oder nicht Muslim, wenn er das anschaut, das kann nicht schön sein, das kann nicht normal sein. Ja, aber ein Tagut, er ruft die Menschen dazu auf, schlagt euch auf den Kopf mit dem Schwert, schneidet euch, schlagt euch auf den Rücken, habt Schmerzen, blutet. Das ist eine schöne Sache. Wie nennt man diese Person? Tagut. In der Scharia nennt man diese Person Tagut. Shaitan, der die Leute in die Dalale ruft. Aywa. Naam. وَيَشْمَلُ أَيْدًا كُلُّ مَنْ نَسَبَهُ نَاسُ لِهُكْمِ بَيْنَهُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَةِ الْمُضَادَ لِهُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Und Tagut bedeutet auch jede Person, denn die Menschen haben ihn für ihren Herrscher oder ihren Richter ausgewählt. Die haben gesagt, okay Leute, wir sind Stamm Qahtani oder wir sind Stamm Mutairi oder wir sind Stamm so und so oder wir sind Albaner, Kosovo-Albaner zum Beispiel, haben ihren Hakim. Sie haben ihren Richter. Zum Beispiel hier Kosovaren oder Albaner allgemein hier, wenn es zu Schlägereien gibt und so, sie gehen nicht zum Tagut. Das ist erniedrigend. Wir sind Albaner. Sondern sie nehmen einen alten Opa, die gehen zu ihm und er sagt, okay Jungs, du zahlst ihn dies oder umarmst euch, jetzt küsst euch, sonst gibt's Watschen. Ja? Und die versöhnen sich und so, er ist der Herrscher, er ist der richtet. Womit richtet er? Wenn das Koran und Sunna ist, womit er richtet? Oh, Allah, dann ist dieser alte Opa Mujahid. Ja? Aber er wird nicht damit richten, sondern er richtet mit ihren Regeln, eigenen nationalistischen Regeln und Adat und Traditionen. So einen nennt man auch was? Tagut in der Scharia. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aywa. Naam. Wa yashmalu aydan al-kahini wa sahir wa senadat al-awthan. Und man nennt auch Tagut unter anderem einen Kahin. Ein Kahin ist einer, der die Zukunft vorhersagt. er nimmt so, wirft Bohnen oder irgendwelche Knochen und sagt, ja, du wirst morgen ein schönes Mädchen heiraten. Ja, den nennt man auch Tagut. Oder Sahir, ein Zauberer, der Sihr macht. Egal, ob er ihn schreibt oder ihn auf eine andere Art und Weise macht. Ein Sahir, ein Zauberer, ja, den nennt man auch Tagut. Und die zuständig sind für Statuen, die Statuen pflegen. Habt ihr gesehen, diese ganzen Kriminellen in der Scharia? Diese ganzen Muschrikin in Indien oder in China und so und was weiß ich, diese asiatischen Länder, die haben solche Statuen, ihre Gottheiten, Götter, und da gibt es jemanden, der er tut sie immer schminken und polieren und waschen und Essen bringen. Er kümmert sich um sie. Den nennt man auch Tagut. Ja? Dass eine Statue ein Tagut ist, brauchen wir nicht erzählen. Haben wir am Anfang gesagt. Der angebetet wird. Ja? Aber der sie auch stellt und macht und sie pflegt und produziert, den nennt man auch Tagut. Ja? Wer hat das gesagt? Abdullah ibn Abdirrahman, Abu Batin, rahimahullah ta'ala. Und Abdurrahman, die nächste Fatwa oder Aussage ist von Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Abdurrahman al-Sa'di kennt sie ja. Jeder kennt Abdurrahman al-Sa'di. Er hat Taysiru Aziz al-Hamid, das ist ein anderes Buch. Taysiru Karimi Rahman, der Tafsir von Koran, also von Koran al-Karim, er hat einen Tafsir geschrieben, Sheikh al-Sa'di, Abdurrahman al-Sa'di, er ist der Sheikh von Sheikh Uthaymin und von Sheikh Ibn Baz und von anderen großen Ulema aus Saudi-Arabien. Ja? Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, ein berühmter Name bei dem, der Islam studiert hat, sagt, Kullu men hakeme bigayri shar'ila fahuat ta'gut. Jeder, der nicht mit Scharia regiert, jeder, der mit einem anderen Gesetz regiert und nicht mit der Scharia, er ist ein Ta'gut. Jeder. Wo sind unsere Salafis? Die sagen, wir befolgen die großen Ulema, die... Wo? Da! Warum nehmen sie nicht die Wörter von Abdurrahman al-Sa'di? Die erwähnt er auch in seinem Tafsir. Ja? Jeder, der nicht mit Scharia regiert, jeder Herrscher, der nicht mit Scharia regiert, ist ein Tagut. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber von Sa'di nehmen sie das, was passt. Aber das, was ihnen nicht passt. Ja? Und sie haben wirklich geglaubt, es wird keine Ulema geben, die ihre Fehler aufdecken. Nicht wir sind die aufgedeckt haben, sondern nur unsere Ulema, rahimahumullah ta'ala. Ja? Ulema Rabbaniyun, die sich geopfert haben für diese Religion, die Gefängnisse von den Tawagit gefüllt haben. Ja? Wer sind die meisten Gefangenen in Saudi-Arabien? Drogendealer, Diebe, Trinker, Sunat, Prostituierte, Zuhälter, und so, Mörder und so weiter. Nein, Wallah. Die meisten Gefängnisse in Saudi-Arabien sind Ulema und Mujahideen. Die Gefängnisse sind voll. Ein kleiner Prozent sind Kriminelle. Es gibt Kriminelle, natürlich. Sogar in einem islamischen Staat gibt es Kriminelle. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber die meisten Gefängnisse sind gefüllt mit wem? Mit aufrechten Mu'minin. Wenn du ihn siehst, du glaubst, das ist ein Sahabi vor dir. Ja? Seine Zunge ist nur Zikr. Er gedenkt und erwähnt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat keine Zeit wegen unserem Schwachsinn, den wir tagtäglich erzählen und unsere Zeit damit vergolden. Solche Leute sind im Gefängnis. Du denkst, subhanallah, wenn wir so einen bei uns hätten, wir würden uns als Präsidenten stellen. Und so einer ist bei euch im Gefängnis. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wollen wir weiter, inshallah ta'ala? Aywa. Haben wir noch Zeit für diese eine Fatwa? Aywa. Die nächste Aussage von Sheikh Abdulaziz bin Baz und Abdurrazzaq Afifi und Abdullah ibn Qaud und Abdullah ibn Gudayan, rahimahumullah ta'ala. Das sind die größten Ulema ihrer Zeit gewesen. Und die waren die größten Ulema von Hay'a, also Hay'at Kibar al-Ulema, die große Kommission der großen Ulema in Riyadh, in Saudi-Arabien, für die Fatawa. Die waren zuständig für die Fatawa, für die ganze islamische Umma. Na, diese berühmten Namen. Abdulaziz bin Baz und Abdurrazzaq Afifi und Abdullah ibn Qaud und Abdullah ibn Gudayan. Könntest du dich an diese Namen erinnern? Als wir die Fatawa von Lejna da immer gelesen haben, über Bart und so weiter und so weiter, haben wir immer diese Namen erwähnt. Keiner kann kommen und sagen, hey, von wo habt ihr das? Von euren Ulema, eure Shuyuch, lasst uns in Ruhe. Entweder lebst den Islam oder lebst in, uns ist das egal. Uns ist das wurscht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Leute wollen ständig über diese Religion reden, haben aber kein Wissen. Na? Vor kurzem ist mir, ein Bruder hat mir erzählt, die waren bei ihm im Verstand. Die waren bei ihm im Verstand und ein Kafir ist gekommen. Ein Kafir. Na? Nicht einer, der ist dunkelhäutig oder hat Bart oder kommt und sagt, Salam alaikum, Bruder, auch wenn er keinen Bart hat. Einer mit Schnurrbart. Er kommt so, Salam alaikum, Bruder, wie geht's dir? Und er sieht dich, du bist ein Muslim, an ihm gibt's nichts Islamisches. Aber er sieht an dir etwas Islamisches. Und er kommt und sieht dich und grüßt dich aus Respekt vor dir und so. Ja? Ist ein Muslim, inshallah ta'ala. Auch wenn er keinen Bart hat. Aber der, irgend so eine Blondine, also männliche, hallo, guten Tag und gibt dir eine Schokolade. Weil er dir eine Schokolade gegeben hat, darfst du nicht sagen, er ist ein Kafir. Er ist ein Kafir. Gibt es irgendwas an ihm, das muslimisch ist? Nein. Ja? Und was ist, was ein Bruder, der Kafir ist gekommen, hat irgendwelche Dings verteilt, Flyer für irgendeine Telefongesellschaft, Tellering oder T-Mobile oder keine Ahnung. Und dann ist er zu den Brüdern gekommen im Verstand, an der Theke, und hat ihnen Schokolade gegeben. Und ein Bruder hat diese Schokolade gegeben, hat gesagt, dieser Kafir hat uns die Schokolade gegeben. Und einer hat ihn gleich angegriffen. Ha? Von wo weißt du, dass ein Kafir ist? Was weißt du, was in seinem Herzen ist? Wir gehen nach der Regel. Ja? Was ist Asl bei diesem Mann? Irgend so einer, der kommt und nicht einmal Salamu Alaikum sagt. Was ist Asl bei ihm in einem Kafirland? Dass ein Kafir ist. Das ist ein Asl. Ja? Wir gucken auf die Äußerlichkeit. Bei einem Menschen gucken wir auf die Äußerlichkeit. Hier in diesem Land. Ja? In einem Kafirstaat schauen wir auf die Äußerlichkeit. Wenn er äußerlich nichts Islamisches hat, dann ist er ein Kafir. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du siehst ihn auf der Straße, er geht neben dir vorbei, er ist ein Kafir. Gibt es irgendwas, gibt es Bart, gibt es eine muslimische Bekleidung oder dass er dir sagt, Salamu alaikum. Oder du siehst ihn in der Moschee, er sieht so aus wie ein Kafir. Ja? Aber du siehst ihn in einer Moschee. In einer Moschee kommt ein Muslim natürlich. Ja? Das ist ein Muslim, auch wenn er wie ein Kafir aussieht. Aber er ist ein Muslim, weil du hast ihn in der Moschee gesehen. Aber draußen auf der Straße, du siehst ihn, er hat äußerlich nichts Islamisches. Er ist für dich ein Kafir. Weil er hat was? Er hat ein Urteil des Staates. Und das ist der Staat ist Darul Kufr. Ein Staat des Kufrs. Ja? Wenn du aber an ihm äußerlich islamisches Anzeichen siehst, ja, kannst du ihn als Muslim annehmen. Ja? Und das ist jetzt eine andere Angelegenheit. Wie viel und so weiter, ob Salam nur oder und so weiter und so weiter. Da wollen wir nicht übertreiben, dass wir sagen, du musst ihn fragen, ha, was bedeutet La ilaha illallah? Wie viele Erkan hat es? Nenn mir die Schurut von La ilaha illallah. Ja? Und dass du ihn jetzt, keine Ahnung, dass du ihn jetzt halbe Stunde bügelst, bis er dir alles verraten hat. Nein, das machen wir nicht. Das machen die übertreiben. Ja? In einem islamischen Staat, jeden, den du auf der Straße siehst, er ist ein Muslim. Auch wenn er nicht wie ein Muslim aussieht. In einem islamischen Staat. Ein Staat, das mit Koran und Sunna regiert. Ja? Weil die Simmiun, die Dings zahlen, die haben ihre eigene Kleidung oder ihr eigenes Aussehen. Zum Beispiel diese ganzen Priester, die diese Schnur um den Bauch haben. Wer hat das eingeführt? Omar radiallahu anhu hat ihnen das eingeführt. Ihr müsst es tragen, damit die Leute, ihr habt auch solche Gelabia und so, damit die Leute euch entscheiden können von den Muslimen. Ihr werdet das tragen. Alas. Ja? Die Juden haben Koteletten. Die dürfen auch ihre Koteletten haben und ihre Hüte. Und sie wollen sich selbst von den Muslimen unterscheiden. Und das ist auch gut so. Ein Jude, der im islamischen Staat lebt, du siehst, er ist ein Jude. Tag, Mahlzeit und gehen wir weiter. Ja? Fertig. Bismillah. Habe ich das cool gemacht? Al-Muhim, ich halte es so. Ist kein Problem. Nein, bitte nicht. Passt? Aywa. Der Bruder hat zu diesem Kafir gesagt, dieser Kafir hat uns Schokolade gegeben. Der hat sich gleich aufgeregt und Wallahi, wisst ihr, was sie ihm gesagt hat? Ein Bruder hat sich aufgeregt? Oder? Ein Bruder hat sich aufgeregt. Von wo weißt du, dass er Kafir ist? Von wo? Ja? Nicht, dass er schön gesagt hätte, Bruder, wieso? Von wo weißt du, dass er Kafir ist? Dass er ihm sagt, Al-Asl, wir richten in Kufr-Staaten nach der Äußerlichkeit. Und er ist ein Kafir. Er hat nicht einmal Salam Aleikum gesagt. Er ist ein Kafir. Und das ist auch richtig so. Hätte er schon... Er spielt gleich den Scheich. Wallahi, wäre ich dabei, ich würde ihn sofort sagen, heute die Papen. Jetzt reicht's. Papen halten, ich will nichts von dir hören. Du willst jetzt erzählen von Ilm, wer ist Kafir, wer ist nicht Kafir? Warum macht er das? Er wollte sich wichtig machen. Er wollte, Audhu Billah, ich weiß nicht, was er da wollte. Ja? Aber mit welchem Recht? Ja? Und sagt ihm, so einer ist Kafir. Oder fragt ihn, du siehst eine Blondine auf der Straße. Ja? Eine mit Minirock oder was weiß ich wo. Und sie kommt dir entgegen. Ja? Und gibt dir eine Schokolade. Ja? Wirst du sagen, sie ist Muslima? Mashallah, tabarakallah. Man darf nicht Tekfir machen. Wo weißt du, was in ihrem Herzen ist? Wenn du so etwas hörst, sagst du, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Das ist diese falsche Nettsein gegenüber den Kuffar in Da'wa. Das ist falsch. Ein Kafir ist Kafir. Und dass er für dich Kafir ist, bedeutet nicht zwangsläufig, dass du brutal bist. Nein, du bist nett mit ihm. Wenn du nicht nett wärst, wärst du nicht rausgegangen, um ihm eine CD zu geben, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten und ihn von Jahannam befreien. Und ihn von Jahannam beschützen. Das ist das, warum du auf die Straße gegangen bist. Und das ist ein Zeichen deiner Freundlichkeit, subhanallah. Du willst, dass es ihm morgen gut geht. Wie dir selbst. Du willst, dass er dein Bruder ist. Das ist dein Wunsch. Ja? Geh zu einem Kafir und sagst, hey, darf ich mit euch sein? Schlechte du Tschusch. Wie willst du mit uns sein? Unmöglich. Ja? Geht. Komm, nehmen wir diese Brüder, die ein bisschen dunkelhäutiger sind. Geht, schaut, ob man euch bei den Nazis aufnehmen wird. Oder bei den Hooligans. Niemals. Aber wir nehmen jeden bei uns. Er glaubt nur bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet ist. Er folgt dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er ist sofort unser Bruder. Sofort. Allah sagt, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauba machen und das Gebet verrichten und diese Zakat zahlen, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, sie sind eure Brüder in Religion, im Glauben. Das ist auch unter anderem Beweis, dass derjenige, der nicht Tauba macht und nicht betet, nicht unser Bruder ist in Religion. Ja, Beweis für den, der nicht betet, der ist nicht unser Bruder. Ja, aber mein Vater ist Haji. Möge Allah deinen Vater Hajj annehmen, aber du bist kein Muslim. A'udhu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, wenn du auf der Straße jemanden siehst, ja, in diesem Staat, hier bei uns, ja, du richtest nach seiner Äußerlichkeit. Wenn er äußerlich Muslim ist, wenn er dich wie ein Muslim begrüßt, er ist ein Muslim für dich. Ja? Aber wenn er äußerlich ein Kafir ist, dann darfst du nicht zweifeln an seinen Kuffer. Ja? Und schon gar nicht einen anderen Muslim angreifen und sagen, hey, du darfst nicht sagen, er ist ein Kafir. Von wo weißt du, dass er Kafir ist? Wieso fragst du nicht gleich, von wo weißt du, dass er Muslim ist? Yalla, gib mir ein Delil, dass er ein Muslim ist. Wo ist ein Delil, dass er ein Muslim ist? An was hast du seinen Islam erkannt? An Esser ist Sujud? Hat er vielleicht einen Fleck hier, wie die Brüder aus Ägypten? Ja, von Sujud, also diese, die haben so einen Fleck hier. Hast du ihn an dem erkannt und sagst, ah, Mashallah, ein Muslim. Hat zwar kein Bart, aber Alhamdulillah, hat hier einen Fleck, er betet. Er hat sich irgendwo angeschlagen. Wir erwähnen noch schnell diese Fetwa von Sheikh bin Baz, Rahimallah Ta'ala, und Abdulrazak Afifi und die anderen, die wir erwähnt haben. Muradu bit Tagut fi Kaulillahi Ta'ala. Was bedeutet das Wort Tagut in diesen Wörtern Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt, Alam tara illa alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yuriduna an yatahakamu ila Taguti wa kad umiru an yakfuru bih, wa yuridu shaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Siehst du nicht diejenigen, die glauben, sie würden an das glauben, was dir offenbart wurde und was vor dir offenbart worden ist. Sie wollen sich bei dem Tagut richten lassen. Ihnen wurde aber befohlen, dass sie sich von ihm distanzieren und dass sie Kufr in diesem Tagut machen. Der Shaitan will sie in eine weite Irreleitung leiten oder irreführen. Ja? Diese Ulema, die wir erwähnt haben, diese vier, sagen, كل من أدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التهاكم إليه من النظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم في ذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو كاهن ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتهاكم إليها إيش مضاهاة لشريعة الله وداخلة يعني داخلة في معنى الطاغوت. Was bedeutet Tagut in diesen Wörtern, die wir hier erwähnt haben? Und ihnen hat Allah befohlen, dass sie sich von ihm lossagen. Tagut bedeutet, all das, Bismillah. Das, was die Leute annehmen und gleichzeitig Koran und Sunna verlassen. Sie haben Koran und Sunna verlassen als ihren Richter und haben diesejenige Sache genommen. Das nennt man Tagut. Und dann weiter. An-Nuzum, die bestimmten Gesetze. Oder Kawanin Wada'iyya. Gesetze, die die Menschen gestellt haben und Systeme. Taqalid wa adat mutawaritha oder Traditionen, die sie von ihren Vätern geerbt haben, oder Führer der bestimmten Stämme. Du verlässt Koran und Sunna und nimmst diesen Führer des Stammes und sagst, Allah, richte du in unseren Angelegenheiten. Liyafsila bainahum fi dhalik, damit sie unter ihnen richten. Aw bima yarahu zama'ul jama'a, za'imul jama'a, oder dass derjenige, der Führer der Jama'a, dass er richtet mit seiner Hawa, nicht mit Koran und Sunna. Oder der Wahrsager, Kahin ist Wahrsager, der die Zukunft hervorsagt, oder ich, vorhersagt, das sind alles Tawagit. Und aus dem können wir verstehen, An-Nuzum, allati wudiyat li yatahakamu ilayha, mudahatun li shariatillah, dakhilatun fi ma'na tagut. Aus dieser Eier können wir verstehen, dass alle Gesetze oder Systeme, ja, die Menschen dazu auffordern, oder die, mit denen man unter den Menschen regiert, ja, die aber gegen Koran und Sunna sind, gegen Scharia sind, gegen Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt sind, all die nennt man Tagut. Ja? Du nennst den Herrscher, den Präsidenten, der nicht mit Scharia regiert, du nennst ihn Tagut. Du nennst seinen Richter, der nicht mit Koran und Sunna regiert, Tagut. Und du nennst sein Gesetz auch Tagut. All das nennt man Tagut bei den islamischen Gelehrten. Ja? Sitzt das inshallah ta'ala. Ayo, alhamdulillahi rabbil alamin. Halas, wir hören hier auf. تجين أختك تنادي وين أهل الملاحم والجهادي يا مسلم بالسجين أختك تنادي وين أهل الملاحم والجهادي ليأخذوا بالدار ليأخذوا بالدار ليأخذوا بالدار ليأخذوا بالدار شبكة الدين هم طول المعالي لأرض العز ساحات القتال شباب الدين هم طول المعالي لأرض العز ساحات القتال بيدو جيش الأشرار بيدو جيش الأشرار بيدو جيش الأشرار بيدو جيش الأشرار